Wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Das ist vielleicht nochmal interessant. Ich habe also auf dem Dorf gelebt, sehr viel, habe auf dem Dorf sehr viel Freiheit gehabt, bin viel im Wald gewesen und draußen in der Natur, habe beim Schmied viel durchzugeguckt, wenn dort die Wagenräder kamen vom Stellmacher und da wurden eben die Eisenringe drauf gezogen. Und dann hatte ich einen Großonkel, der war der Tischlermeister im Ort und dort habe ich sehr oft zugeguckt. Also ich hatte immer wieder was, entweder wollte ich was machen und habe gerne gezeichnet. Ich habe eigentlich gerne gezeichnet. So, ich bin zwar kein künstlerischer Zeichner, aber ich habe gerne gezeichnet. Ich habe gerne was zu Papier gebracht und ein bisschen rumfantasiert. So, und jetzt ging es darum, was wirst du mal lernen? Nun, beim Gespräch meines Vaters mit meinem Onkel, die haben zusammen Skat gespielt, da fragt mein Onkel, was willst du denn mal lernen? Ich sage, ja, ich will lernen. Ich stehe entweder Förster, aber da muss ich ja studieren. Oder mit dem Wald, was sie tun haben. Oder Tischler, wie der Onkel, das ist was mit Holz. Also mit Holz arbeite ich gerne. Ich habe ja schon viel gebastelt und so weiter und so fort. Mit Holz würde ich gerne arbeiten. Aber ich würde auch gerne als technischer Zeichner, ich wusste zwar von allen nicht richtig, was nur wirklich richtig ist, aber ich würde aber auch technischer Zeichner werden wollen. So, nun war mein Onkel bei der Firma Gäbler in Radebeul in der Gießerei Former. Und er sagte, der lernst du Modelltischler. Ja, Modelltischler, da kann man sich ja vieles vorstellen. Sagt der lernste Modelltischler, sagt er, da sind bei uns die Kenische im Betrieb. Die können mit dem Schlips auf Arbeit kommen, sagt er. Und mir nach Sandaffen, na, ja, wie das eben beim Former zugeht, der den ganzen Tag mit Formsand umgeht. Sagt er, ja, und die Modelltischler, die machen eigentlich die Modelle, die wir dann in Sand einformen und die bestimmen. Und die müssen sehr, sehr intelligent sein, nämlich die Zeichnung, die er flach vor sich liegen hat, umzugestalten, dass es dann ein Modell wird. So, nun sind ja die Modelle nicht mehr so groß wie eine Streichholzschachtel oder wie ein Schuhkarton, sondern es gibt auch Modelle, da kann man drinnen tanzen. Wenn ich mich daran erinnere, die Modelle, die wir für Belz Erfurt gemacht haben, wo die großen Pressen oder die großen Pumpengehäuse für die Pumpenwerke oder die riesen Drehbankbetten für Magdeburg, das sind mitunter schon ganz schöne Brocken. Oder ich kann mich erinnern, da war ich dann schon ausgelernt, wo ich einen Auftrag kriegte, ein Modell mit zurechtzumachen, also Versand fertig zu machen und dann die Texte an die, vor allem die Kernkästen. Kernkästen sind also dann die Teile, die Inkonturen darstellen. Die sind also außen Kästen, richtige Kisten. Und innen wird eingebaut das Innenleben, wie ein Modell, ein großes Maschinenteil von innen aussieht. Und da war eben zum Beispiel für Rostock eine große Schiffsdieselmaschine mit einem Vierzylinder-Schiffsdiesel. Und das sind dann schon ganz, ganz schön große Brocken. Und da muss natürlich für den Former vorgegeben werden, oder im Kernkasten dann, das mitunter mehrere Kernkästen, manchmal sind 10, 12, 15 Kernkästen für ein Modell. Das kommt aber darauf an, wie das Innenleben aussieht von seinem Teil. Naja, und da muss das dann durch Texte an der Außenwand dann für den Former oder für den Gießer genau vorgegeben werden. Der Gießer hat ja da noch nichts damit zu tun. Ach, die Geschicklichkeit. Interessant. Die Schlosser, wie mein Vater, der hat natürlich mit einer Eisenbahnschiene müssen dort mit der großen Feile bei Hartmann in Industriegelände. Also hier die Lokfabrik Hartmann hatten ja eine Außenstelle in Außenbetrieb hier in Dresden im Arsenal. Und die haben gefeilt oder aus einem Stück Eisen so lange gefeilt, bis sie einen Würfel hatten. Das haben wir natürlich auch machen müssen. Heute wird ja kaum noch jemand wissen, was eine Raubank ist. Eine Raubank. Ich habe also als Lehrling 6 Wochen mit der Raubank gearbeitet. Ich kleiner Kerl mit meinen kleinen Muskeln, das Ding, das wiegt ja schon 2-3 Kilo. Und mit der Raubank wurde mit einem Schrupphobel eine Fläche vorgehobelt. Und dann, wenn es ein hohes Brett ist, und dann wurde mit der Raubank eine Fläche gehobelt. Das heißt, die Raubank wurde also mit beiden Händen genommen und mit 30, 40 vom Hintergriff zum vorderen Griff, so 30, 40 Zentimeter. Und dann wurde der eben dann ausgehoben und dann wurde der über die Fläche mit dem Hobeleisen gebracht. Und da wurde eben so lange gehobelt, bis der, wenn man nachmisst, kreuz und quer und längs, dass die Fläche also wirklich eine ebene Fläche ist. Naja, und mein Lehrgeselle, Da hat jedes Mal, wenn ich wieder kam und dachte, ich bin fertig, da hat er das Lineal genommen und gegen die Sonne und hat er gesagt, hier scheint die Sonne immer noch durch. Und da habe ich eben die Fläche müssen nochmal nachmachen. Und das ging, wird heute nicht mehr gemacht. Wird heute nicht mehr gemacht. Ich sage das Traurige, dass einem heute sehr viele Grundbegriffe, ob das handwerkliche Grundbegriffe sind, die Pfeile oder mit dem Stecheisen oder mit dem Hobel, oder ob das das 1x1 ist. Wer lernt heute noch ist, aus dem Kopf 1x1? Ich frage manchmal ein Mädchen an der Kasse, ich sage, wenn sie das hätten, nur müssen mit dem Kopf ausrechnen, dort wozu haben wir denn einen Computer? Und das ist der große Unterschied, dass eben solche Berufe wie der Werkzeugmacher und der Modellbauer, also die gestalten, nicht die montieren. Ich meine, die meisten Uhrmacher, die montieren. Wer macht heute noch ein Zahnrad nach? Das wird bestellt aus irgendwie Kreis oder was. Aber die Handwerker, die noch gestalten, die müssen eben auch die Werkzeuge beherrschen. Und das ist ganz bitter, dass eben solche, auch nicht bloß Werkzeuge, sondern eben auch solche einfache Sachen wie mit 1x1. Man braucht das bloß mal zu trainieren. Da erlebt man aber bei unseren jungen Leuten eine ganz schöne Pleite. Das ist eigentlich Luxus geworden mit Handwerkzeugen. Das ist gerade mit dem 1x1. Das ist so wichtig. Und wir haben das eben noch trainiert. Wir haben in der Berufsschule erst einmal die ganze Klasse aufstehen. Und dann hat doch der Lehrer dann, nicht bloß das 1x1, sondern ganze Rechenaufgaben vorgesagt. Und der war dazu erstattbar, konnte sich setzen. Da hatte ich das Glück, dass ich dann unter der Bank irgendwie immer einen Zukunftsroman oder irgendwas hatte und derweil unter dem Tisch hier gelesen habe, bis der Letzte in der Klasse fertig war. Und das hat manchmal ganz schön lange gedauert. Also das ist ganz wichtig. Ich habe das manchmal meinen Kollegen gesagt, ihr müsst auch mal selber ein bisschen ausrechnen können, was ihr verdient habt heute. Und da kann man nicht bloß einen Computer nehmen, das muss man immer überschlagen können. Oder ein Monteur draußen, der hier jetzt ein Teil montieren soll, ein großes Teil, da guckt, ob das aus einem Beton oder ob das Eisen oder sonst was ist, der muss also in der Lage sein, einzuschätzen, wie schwer wird denn das Ding sein. Denn im Endeffekt kommt dann sowas vor, wie man das schon oft erlebt hat, dass ein Kran umgekippt ist, weil der Kranführer sich total versetzt hat mit dem Gewicht. Das gibt's. Oder mit Tiefen, mein Fahrzeug, wenn es plötzlich im Wasser zu tief ist und der hat es falsch eingeschätzt. Ja, das sind eben Sachen, die Grundlagen. Und ich schätze ein, das wird zu wenig trainiert. Das wird zu wenig trainiert. Da war es erstmal nie maßgeblich scheint in der heutigen Welt. Ne? Ich will gar nicht so weit gehen. Nee. Und unsere Vorfahren, was haben die müssen? Was haben die müssen aus der Bibel Verse lernen? Bis das geklappt hat. Und selbst das gehört dazu. Sich Wissen aneignen, indem man manche Sachen eben, manche Tabellen 2-3 Mal anguckt. Und dass man sie verstanden hat, weil man sie braucht. Es geht um Sachen, die man braucht. Das war. Aber man kann bei einfachen Sachen nicht immer sagen, brauche ich ja nicht. Also ich kann einen Computer eben nicht für den 1x1 verwenden. Das muss ich schon mal selber bringen.